Einheit 10. So viel Deutsch können Sie schon. Übung 1a. Hören Sie und sprechen Sie nach. Der Gast. Das Radio. Der Tanz. Der Kurort. Die Gymnastik. Das Tennis. Die Natur. Der Sport. Die Liste. Die Aktivität.